Erster steig herab und setz dich in den Staub, Stadt Babylon, du Volk der Chaldäer. Setz dich auf die Erde, denn du hast keinen Thron mehr. Man wird dich nicht länger die Verwöhnte und Zarte nennen. Zweiter, nimm die Mühle und mahle Mehl. Leg deinen Schleier ab und heb dein langes Gewand hoch. Mach deine Beine frei und wate durch Flüsse. Dritter, deine Nacktheit wird sichtbar sein und deine Schande wird man sehen. Ich werde Rache nehmen und keine Bitten um Gnade anhören. Vierter, unser Erlöser ist der Herr der Heerscharen, der Heilige Israels ist sein Name. Fünfter, setz dich schweigend hin und geh in die Dunkelheit, du Volk der Chaldäer. Denn man wird dich nicht länger, Herrin der Königreiche, nennen. Sechster, ich war zornig auf mein Volk, deshalb habe ich mein Erbe entweiht und es in deine Hand gegeben. Aber du hast ihnen kein Mitleid gezeigt, denn sogar alte Menschen hast du sehr schwer belastet. Siebter, du dachtest, ich werde für immer Herrin sein. Deshalb hast du nicht darüber nachgedacht und nicht überlegt, was am Ende passieren würde. Achter, höre nun dies, du, die so sicher und sorglos lebt und in deinem Herzen denkst, ich bin die Einzige, und niemand sonst ist wie ich. Ich werde keine Witwe sein und keine Kinder verlieren. Neunter, doch plötzlich, an einem einzigen Tag, wird dir beides widerfahren, du wirst kinderlos und zur Witwe werden. Es wird dich ganz plötzlich treffen, obwohl du so viele Zaubereien und mächtige Sprüche hast. Zehnter, du fühltest dich sicher in deiner Bosheit und sagtest, niemand sieht mich. Deine Weisheit und dein Wissen haben dich verführt, so dass du in deinem Herzen dachtest, ich bin die Einzige, und niemand sonst ist wie ich. Elfter, deshalb wird Unglück über dich kommen, das du nicht wegzaubern kannst. Zerstörung wird dich treffen, die du nicht wiedergutmachen kannst, und plötzlich wird der Untergang über dich hereinbrechen, ohne dass du es erwartest. Zwölfter, mach weiter mit deinen Bannsprüchen und all deinen Zaubersprüchen, mit denen du dich von Jugend an geplagt hast. Vielleicht kannst du etwas erreichen oder Schrecken verbreiten. Dreizehnter, du hast dich mit deinen vielen Plänen sehr angestrengt. Sollen doch die Astrologen kommen und dich retten, die den Himmel kennen, die Sterne beobachten und dir bei jedem Neumond sagen, was mit dir geschehen wird. Vierzehnter, sie sind wie Stroh geworden, das Feuer verbrannt hat. Sie können sich nicht vor den Flammen retten, denn sie sind keine Kohlen, an denen man sich wärmen kann, und kein Feuer, vor dem man sitzen kann. Fünfzehnter, so wird es dir mit all denen ergehen, für die du dich von Jugend an angestrengt hast. Die Händler, mit denen du Geschäfte gemacht hast, sind alle weggelaufen, jeder für sich, und niemand wird dir helfen.